Wir haben uns verlobt. Achim sucht nach einem Haus hier in der Nähe. Er hat viel zu tun im Moment, aber bald stelle ich ihn dir vor. Du wirst ihn mögen. Er ist Ingenieur. Er hat nichts dagegen, dass wir dich zu uns holen. Ich werde kündigen. You belong to me. These streets, this city. Cura Vitae, Hoffmanns erster Fall. Hörspiel in zwei Teilen von Leonhard Koppelmann und Robert Steudner. Musik Hendrik Meyer. Erster Teil. Freundschaftsdienste. Christiane Maria Hoffmann, 41, Kriminalhauptkommissarin KK11, vorübergehend beurlaubt. Familienstand? Ledig. Kinder? Keine Kinder. Noch was? Morgen, Herr Hoffmann. Ach, Sie sind schon hier. Guten Morgen. Wollen Sie so lange vor der Tür warten, bis ich mit Ihrem Vater fertig bin? Ich warte hier, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Natürlich, kein Problem. So, Herr Hoffmann, ich muss Sie einmal aufrichten. Was ist das? Was meinen Sie? An der Ferse, da. Oh, bisschen wund. Das kann passieren. Wir lagern ihn so oft um, wie es geht. Trotzdem kann es immer mal zu Liegestellen kommen. Ist das Ihr Ernst? Wir zahlen 3000 Euro im Monat und dann wollen Sie mir ernsthaft erzählen, dass das einfach passiert? Frau Hoffmann, entschuldigen Moment, Sie. Moment, Hoffmann? Ja. Jetzt sofort. Ja, ich kann in 20 Minuten da sein. In seinem Büro. Hat der leitende Kriminaldirektor Geschwindig Sie persönlich angerufen? Sein Sekretariat. Wann genau war das? Am 17. Juli. Ich war bei meinem Vater im St. Paulo-Stift. Ironie des Schicksals. Christiane, schön, Sie zu sehen. Setzen Sie sich. Irgendwas stimmt nicht. Verpetzen Sie mich nicht. Diese aufgesetzte Freundlichkeit. Aber ich kann ja nicht für jede Zigarette auf die Straße runter, da käme ich ja zu nichts mehr. Möchten Sie eine? Danke. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihrem Vater? Den Umständen entsprechend. Ja. Ich habe Ihnen den aktuellen Ermittlungsstand im Fall Akasoy zusammengefasst. Wir warten immer noch auf die Bestätigung aus Ankara. Die Kooperation mit den türkischen Kollegen geht eher, schleppend voran. Von der Familie Akasoy will bislang auch niemand mit uns reden. Die haben alle Angst. Hier ist der Befund der KTU. Zwei Projektile aus unmittelbarer Nähe abgefeuert. Christiane, Ihre Kompetenz steht völlig außer Frage. Dennoch denke ich, dass in diesem speziellen Fall ein männlicher Kollege die Ermittlungen fortsetzen sollte. Aber deswegen habe ich Sie nicht gerufen. Wie fühlten Sie sich, als man Ihnen den Fall entzogen hat? Es kam unerwartet. Gekränkt? Nein, nicht gekränkt. Ich habe es zuerst noch nicht verstanden. Natürlich hatte der Kriminaldirektor recht. In diesem Milieu ist es für eine Frau, zumal westlicher Herkunft, schwer, ihre Autorität durchzusetzen. Sie wissen, wer Walter Toussaint ist? Aus der Zeitung. Also, wir kennen uns ein wenig. Er hat mich um einen Gefallen gebeten. Inoffiziell. Inoffiziell? Es geht um seine Mutter. Sie ist kürzlich unerwartet verstorben. In einem Pflegeheim. Missverstehen Sie mich nicht. Im Totenschein steht eines natürlichen Todes. Toussaint ist sich aber sicher, dass jemand fahrlässig gehandelt hat. Dass jemand den Tod seiner Mutter verursacht hat. Möglicherweise vorsätzlich. Wieso gibt es dann keine offiziellen Ermittlungen? Es ist nur, weil er will, dass das vertraulich behandelt wird. Ein Ermittlungsverfahren in seinem privaten Umfeld, das wäre doch ein gefundenes Fressen für die Journalie. Gerade jetzt. Sie wissen ja, wie schnell das geht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass niemand, wirklich niemand davon etwas mitbekommt. Auch nicht die Kollegen. Wir sind die Einzigen, die etwas davon wissen. Wieso kann das nicht der Kollege Gruber machen? Nein, im Ernst. Hier braucht es Fingerspitzengefühl, Einfühlungsvermögen, weibliche Intuition. Cura Vita Senioren Wohn- und Pflegezentrum Essen. Ein riesiger Betonkomplex. 70er Jahre Bauten. 280 Betten. Abgenutzte Möbel, Linoleumboden. In den dunklen Gängen abgestandene Luft. Es riecht nach Essen und Schweiß. Und Desinfektionsmittel. Draußen 34 Grad. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Fast so wie bei uns. Was? Ein Witz. Bitte fahren Sie fort. Frau Hoffmann? Ja. Irene Schmidt-Grundlach, ich leite die Einrichtung. Entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten. Kein Problem. Dann konnten Sie sicher in der Zwischenzeit einen ersten Eindruck von unserem Haus verschaffen. Na ja. Ist nicht das Ritz, aber wir bemühen uns. Am besten sprechen wir in meinem Büro. Die Heimleiterin. Anfang 50, resolut, desillusioniert. Ihr Büro karg. Aktenschrank, Schreibtisch, Kaffeemaschine, ein alter Computer. Kaum persönliche Gegenstände. Ein einziges Bild an der Wand. Ein gerahmtes Foto. Schmidt-Grundlach. Jünger. Umringt von lachenden Kindern. Inder vielleicht. Sie bietet Kaffee an. Milch, Zucker? Hätten Sie vielleicht an Wasser? Ja, natürlich. Ganz ehrlich, Frau Hoffmann, ich halte nichts von Schönfärberei. Wir sind zu 100% ausgelastet und vom Heimträger angehalten, immer noch mehr Leute aufzunehmen. Viele unserer Bewohner sind Sozialhilfeempfänger. In den letzten Jahren sind es immer mehr geworden. Damit fließen uns nur spärlich zusätzliche Mittel zu. Wir müssen deshalb sehr genau haushalten. Mehr als die Hälfte der hier Versorgten sind intensivpflegebedürftig, nicht orientierte, demenzkranke Koma-Patienten. Einen Teil von ihnen mussten wir auf die Wohnbereiche verteilen, da so wie Frau Toussaint. Eigentlich hätte sie auf die Pflegestation gemusst. Wir hatten aber kein Bett frei. Wer ist für die medizinische Versorgung verantwortlich? Dr. Schäffler, unser Heimarzt. Bevor ich hier angefangen habe, gab es diese Stelle nicht. Wenigstens das konnte ich bei der Verwaltung durchsetzen. Wie viele Mitarbeiter sind hier beschäftigt? Genauso viele wie gesetzlich vorgeschrieben. Und das sind wie viele? Zurzeit 76. Die Hälfte examiniertes Personal, der Rest Hilfskräfte, wobei wir die Auszubildenden mitrechnen. Alles andere decken wir über Kooperation mit den umliegenden Krankenhäusern und sozialen Diensten ab. Ja, unsere Personaldecke ist sehr dünn. Dadurch sind wir in ein sehr enges zeitliches Korsett bei unseren Pflegeaufgaben gezwängt. Da muss jeder Handgriff sitzen. Ja, natürlich würde ich gerne mehr Personal einstellen, aber unsere Mittel lassen das nicht zu. Da müssen wir leider dem Markt gehorchen. Sie sehen, wir haben auch noch andere Probleme als die des Herrn Toussaint. Frau Schmidt-Grundlach. Grundlach. Frau Schmidt-Grundlach, Herrn Toussaints Mutter ist gestorben. Er möchte nur sicher gehen, dass es bei ihrem Tod zu keinerlei Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Unregelmäßigkeiten? Die einzigen Unregelmäßigkeiten, die es bei uns in den letzten 2 Jahren gegeben hat, waren die 4 Besuche des Herrn Toussaint. 4? Ja, vielleicht waren es auch 5. Wissen Sie, Frau Hoffmann, was mich dabei besonders wundert, warum ein Mann mit solchen finanziellen Möglichkeiten seine Mutter nicht woanders untergebracht hat oder sie gleich zu Hause hat pflegen lassen. Warum bringt er seine Mutter ausgerechnet zu uns? Glauben Sie, dass Frau Schmidt-Grundlach von den Vorgängen in dem Heim mehr wusste, als sie vorgab? Ich glaube, sie wollte es nicht wissen. Für sie zählte nur der reibungslose Ablauf ihres Betriebes. Danach haben Sie Kontakt zu Dr. Schäffler aufgenommen, dem Heimarzt. Nein, mit der Leiterin des Wohnbereichs. Dagmar? Ja? Das ist Frau Hoffmann von der Kriminalpolizei. Sie hat ein paar Fragen wegen Frau Toussaint. Jetzt? Frau Kurti wird Ihnen weiterhelfen. Sollten Sie sonst noch etwas brauchen, können Sie sich jederzeit an mich wenden. Dagmar Kurti. Eine kleine Frau. 55, vielleicht auch älter. Ernst. Furchen um den schmalen Mund. Früher muss sie attraktiv gewesen sein. Sie und ein junger Pfleger salben die offenen Beine einer Bewohnerin. Ah, das ist verrohes Fleisch. Sie wissen aber trotzdem nicht, wie ein Metzger mit mir umspringen. Ja, ja. Lassen Sie mich das machen. Gerne. Der Pfleger. desinteressiert blass. Ich mach dann mal mit der 237 Im Vorbeigehen weiter. Schaut er kurz auf, grinst mich schief an. Guten Tag. Kurti weigert sich, mich zu beachten. Sie sind von der Kriminalpolizei? Was ist denn passiert? Nichts ist passiert, Frau Wawczyniak. Wenn Sie jetzt keine Zeit haben, dann kann ich auch später wiederkommen. Später ist auch nicht besser. Was wollen Sie wissen? Können Sie mir kurz Ihr Verhältnis zu Elisabeth Toussaint beschreiben? Ich habe sie 2 Jahre betreut und gepflegt. Ist das die, die letzte Woche gestorben ist? Frau Wawczyniak, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Kommen Sie bitte. Die war wirklich schlecht beieinander. Das ist wirklich eine Frechheit. Was bildet der sich eigentlich ein? Wer? Herr Toussaint, so ein Affentheater, seit 2 Jahren alle hier verrückt zu machen und uns jetzt noch die Polizei auf den Hals zu hetzen. Wir haben hier wirklich was anderes zu tun. Frau Kurti, niemand hat Ihnen die Polizei auf den Hals gehetzt. Ich habe nur ein paar Fragen. Frau Schmidt-Grundlach erwähnte, Sie hätten ein sehr enges Verhältnis zu Frau Toussaint gehabt. Wir hatten ein gutes Verhältnis. Manchmal bin ich mit ihr nach Feierabend im Park spazieren gegangen, solange ihr Gesundheitszustand das noch zuließ. Für wie viele Bewohner sind Sie auf Ihrer Station verantwortlich? 34. Und kümmern Sie sich um alle Bewohner so intensiv wie um Frau Toussaint? Natürlich. Wo das möglich ist. Das ist mein Beruf. Sie schilderten Frau Kurtis Verhalten Ihnen gegenüber als distanziert, abweisend. Sie hat zu keinem Zeitpunkt kooperiert. Ihr Tonfall, Ihre Haltung mir gegenüber, totale Blockade. Natürlich bin ich misstrauisch geworden. Was hätten Sie gedacht? Hier. Das ist alles. Wieso hat das noch niemand abgeholt? Ihre Tochter hatte wohl noch keine Kraft, die Sachen abzuholen. Ihre Tochter? Ulrike Toussaint. Ein paar Sachen im Karton. Eine Brille, ein Hörgerät, Bücher. Dazwischen ein gerahmtes Foto. Elisabeth Toussaint und eine Frau im Park des Heims. Dieselben blauen Augen. Und derselbe schmale Mund. Sie lächeln. Elisabeth Toussaint wirkt zerbrechlich, fast durchsichtig. Ist sie das? Ja. War sie oft hier? Fast jeden Tag. Wie genau ist Frau Toussaint gestorben? Sie können doch die Patientenakte einsehen. Ich frage Sie. Ich bin schon 10 Minuten überfällig. Ich muss jetzt wirklich zurück an die Arbeit. Frau Kurti, wenn Sie mir helfen, geht es schneller. Sie ist nach einem Apoplex ins Koma gefallen. Kurz darauf erlag sie einem Herzversagen. Ich konnte nichts mehr für sie tun. Das ging alles sehr schnell. Und wer außer Ihnen hatte noch Dienst? Ich war allein, als sie gestorben ist. Herr Hess musste auf einer anderen Station aushelfen. Und Dr. Schäffler? Ich habe ihn sofort angerufen. Er war 20 Minuten später hier. 20 Minuten? Der Notarzt kommt auch nicht schneller. Zumindest nicht, wenn wir anrufen. Alte Menschen haben keine Priorität. Haben Sie reanimiert? Selbstverständlich. Dr. Schäffler konnte aber nur noch ihren Tod feststellen. Steht doch alles in seinem Bericht. Die 240 schon wieder. Ich glaube, der hat eine Systolie. Schäffler verständigt. Kommt. Die 240 war Herr Kubitschek. Ja. Das ist doch einer der Bewohner, der während ihrer Ermittlungen im Heim verstorben ist. Ja. Allerdings erst später. Was soll denn das jetzt wieder werden? Dr. Notka Schäffler. Suprarenin. 42. Schütteres Haar. Das Gesicht aufgeschwemmt, verbraucht. Schweiß auf der Oberlippe. Das ist das dritte Mal diese Woche. Fangen Sie jetzt schon wieder damit an. Machen Sie gefälligst Ihre Arbeit. Der Blick Kurtis zu Schäffler. Hilflos. Wütend. Hören Sie mich. Die ausgestreckte Hand des Arztes, während er sich über den jetzt stillliegenden Mann beugt. Ich gebe Ihnen jetzt eine Spritze. Dann geht es Ihnen besser. Die Hand greift die Spritze. Mühelos taucht die Nadel in den knochigen Brustkorb des alten Mannes. Machen Sie ihn jetzt fertig für den Abtransport. Er muss sofort auf die Intensiv. Und schließen Sie die Tür. Ist ja wie im Zoo hier. Würden Sie sagen, dass Ihre private Situation Sie im Rahmen der Ermittlungen beeinflusst hat? Wieso? Ist Ihr Vater nicht auch seit einiger Zeit in einem Pflegeheim? Ich kann Privates und Berufliches sehr gut voneinander trennen. Ich hoffe, du bist nicht böse. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft. Ist gerade alles sehr anstrengend. Sie haben mich von einem Fall abgezogen, nach 4 Monaten. Weil Ihnen jetzt plötzlich einfällt, dass vielleicht besser ein männlicher Kollege die Ermittlungen leitet. Emotionale Intelligenz. Achim musste spontan nach Brasilien. Seine Firma hat dort ein großes Bauprojekt. Nächste Woche ist er zurück. Dann kommt er mit dir her. Haben Sie neben Ihrem Vater noch andere Angehörige? Nein. Nur eine Halbschwester meines Vaters. Aber wir haben keinen Kontakt. Führen Sie eine Beziehung? Ich weiß nicht, was das hier zu suchen hat. Ja oder nein? Nein. Frau Hoffmann, wir finden das alle hier sehr bedauerlich. Aber Frau Toussaint war sehr krank. Rezidivierendes Pankreaskarzinom, präfinales Stadium. Da war nicht viel zu machen. Das hier ist ein Altenpflegeheim. Für die Leute, die zu uns kommen, ist es eben die letzte Station. Herr Dr. Schäffler, das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Wann genau wurden Sie von Frau Kurti informiert? Ach, wissen Sie, ich bin hier rund um die Uhr für knapp 300 Patienten verantwortlich. Beantworten Sie doch einfach meine Frage. So um Mitternacht. Und wann waren Sie hier? Nach knapp 20 Minuten, aber ich konnte nur noch den Tod von Frau Toussaint feststellen. Und? Waren da irgendwelche Unregelmäßigkeiten? Nein. Frau Kurti ist eine ausgesprochen verantwortungsvolle Mitarbeiterin. Ihre Fachkompetenz steht völlig außer Frage. Die sie gelegentlich überschreitet. Bitte? Herr Kubitschek? Ach, Frau Hoffmann, kommen Sie. In einer akuten Stresssituation wägt man nicht jedes Wort. Wir waren eben verschiedener Meinung. Passiert Ihnen das nie? Nach Ansicht der behandelnden Ärzte hatte Frau Toussaint nach ihrer letzten OP eine Lebenserwartung von 4 bis 12 Wochen. Maximal. Das war im Januar 2006. Gestorben ist sie am 13. Juli dieses Jahres. Darf ich? Bitte nicht. Im ganzen Gebäude besteht Rauchverbot. Wir machen gleich eine Pause. Einverstanden? Sie haben am 18. Juli noch einmal mit Kriminaldirektor Geschonek in dieser Sache gesprochen. Nach allen verfügbaren Fakten sprach nicht das Geringste dagegen, dass Frau Toussaint eines natürlichen Todes gestorben ist. So wie es im Totenschein steht. Der Anfangsverdacht schien mir also unbegründet. Ah ja? Das ist ein Altenpflegeheim. Und irgendwann sterben die Leute eben. Trotzdem haben Sie weiter ermittelt. Kann ich mich zu Ihnen setzen? Ja, sicher. Dirk Hess, Ende 20. Gedrungen. Kräftig. Auffällig dünne Haare für sein Alter. Heiß heute. Ja, er wird rot. Der heißeste Tag seit 100 Jahren stand in der Zeitung. Für die alten Leute ist das echt eine Zumutung. Geht's dem Mann besser? Herrn Kubitschek? Ja, ja. Der Doc hat ihn fit gespritzt und gleich in die Klinik verfrachtet. Das ist jetzt deren Problem. Haben Dr. Schäffler und Frau Kurti häufig Meinungsverschiedenheiten? Herr Doc ist schon mal schnell überfordert. Die Kollegen nennen ihn Dr. Bibber. Aber sagen Sie ihm das nicht. Dr. Bibber? Wie in dem Spiel. Arbeiten Sie schon lange hier? 5 Jahre. Hab meine Ausbildung hier gemacht. Ausschließlich auf Frau Kurti-Station? Nee, Gott sei Dank nicht. Wieso? Naja, so schlimm ist die auch wieder nicht. Macht aber gerne mal auf Chefarzt. Ist ja auch schon lange dabei. Ich bin nur der Springer. Die meiste Zeit bin ich auf 3B im Einsatz. Oder wie wir sagen, im Tal der Hoffnungslosen. Hatten Sie mit Frau Toussaint zu tun? Klar. War eine nette alte Dame. Hat nie rumgemeckert, nie Schwierigkeiten gemacht. Pflegeleicht. Die mochten alle. Und mit Herrn Toussaint? Oder seiner Schwester? Die Schwester war ganz okay. War oft bei ihrer Mutter und hat sich gekümmert. Herrn Toussaint haben wir nur selten hier gesehen. Das letzte Mal kurz bevor seine Mutter gestorben ist, 3 oder 4 Tage vorher, hat die ganze Station zusammengebrüllt. Weswegen? Keine Ahnung. Seine Schwester ist jedenfalls heulend abgehauen. Frau Kurti hat ihn dann gebeten zu gehen. Da hat er dann richtig losgelegt. Unangenehmer Typ. Der ist Politiker oder sowas. Dirk! Hier! Hier steckst du! Hab dich überall gesucht. Eine drahtige blonde Frau. Vielleicht 40. Vielleicht auch jünger. Sie lächelt und kommt an den Tisch. Hess wird schon wieder rot. Entschuldigen Sie, ich muss Ihnen den jungen Mann leider sofort entführen. Wir haben einen kleinen Engpass mit dem Personal, aber das haben Sie sicher schon mitbekommen. Angela Weber, ich leite die Intensivpflege. Hoffmann, ich weiß schon. Geh doch schon mal vor. Sag Beate, dass ich gleich nachkomme. Schon unterwegs. Hess nickt mir zu und geht. Er wirkt erleichtert. An der Tür dreht er sich noch einmal um. Neugierig. Sie können sicher später noch mal mit ihm sprechen. Bei uns ist jetzt Hochbetrieb. Kein Problem. Ich warte einfach hier. Offene braune Augen. Einen fröhlichen Zug um den Mund. Sie wirkt viel weniger verbraucht als der Rest des Personals. Fast noch ein wenig mädchenhaft. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Kannten Sie Frau Toussaint? Nein. Auch wenn sie eigentlich ein Fall für uns gewesen wäre. Sie war auf der 3 bei Frau Kurti. Für sie war es wahrscheinlich besser so. Bei uns ist es leider manchmal sehr deprimierend. Wir tun, was wir können. Nur Wunder vollbringen können wir leider noch nicht. Ich weiß. Ich kenne das. Haben Sie Angehörige in der Pflege? Mein Vater. Wo? Wenn ich fragen darf. St. Paulus Stift. Sehr gutes Haus. Die haben nicht unsere Sorgen. Die kochen auch nur mit Wasser. Aber die sind wenigstens optimal ausgestattet. Doppelt so viel Personal für halb so viele Bewohner. Verglichen mit uns ist das das Paradies. Hat Angela Weber einen sympathischen Eindruck auf Sie gemacht? Ja. Ja, sie war sehr freundlich, offen, hilfsbereit, positiv. Wie läuft unsere kleine Undercover-Operation? Ich habe alle Unterlagen eingesehen und heute Morgen mit dem verantwortlichen Arzt Dr. Scheffler gesprochen. Darf ich ganz offen sein? Bitte. Er steht am Fenster und raucht. Er wendet mir den Rücken zu. Ich denke, hier geht es um eine persönliche Angelegenheit zwischen Herrn Toussaint und seiner Schwester Ulrike, mit der er, wie mehrere Mitarbeiter des Heims bestätigt haben, offensichtlich zutiefst zerstritten ist. Das wird jetzt auf dem Rücken dieses Heims ausgetragen. Da ist nichts. Jedenfalls nichts, was eine kriminalpolizeiliche Untersuchung rechtfertigen würde. Wie hat er darauf reagiert? Er drückt die Zigarette aus und dreht sich um. Wie er mich ansieht. Der Direktor vor seiner ungezogenen Schülerin. Das abschätzige Zucken seiner Mundwinkel, als wolle er sagen, du zwingst mich dazu. Ich möchte an die Akasoy-Sache zurück. Ich weiß. Aber ich habe Toussaint mein Wort gegeben, dass wir uns um sein Problem kümmern. Jetzt kommt er zu mir, legt seine Hand auf meinen Nacken. Warm und schwer. Er beugt sich zu mir herab. Sein Aftershave duftet nach Harz und Leder. Toussaint mag ein komplizierter Mensch sein, aber er vergisst nicht, wenn man ihm einen Gefallen tut. Tun Sie mir einfach den Gefallen. Er hat Sie angefasst? Er hat seine Hand auf meine Schulter gelegt, eine kollegiale Geste, sonst nichts. Ein paar Tage noch. Sprechen Sie mit Ulrike Toussaint. Wenn Sie dann nichts finden, in Ordnung. Betrachten Sie es einfach als Investition in Ihre berufliche Zukunft. Sie haben also trotz erheblicher Zweifel an der Faktenlage und unzureichendem Anfangsverdacht die Anweisung ausgeführt? Ja. Gut. Wollen Sie jetzt eine Pause machen? Nö, schon okay. Ich muss nicht rauchen. Na, wie Sie meinen. Der Kommissarbewerber Björn Stüwe wurde Ihnen am selben Tag zur Seite gestellt. Ja, wenn Sie es so nennen wollen. Kriminalhauptkommissarin Hoffmann? Ich habe jetzt keine Zeit. Ich bin Björn Stüwe. Ich soll mich bei Ihnen melden. Ein junger Mann, Mitte 20. Groß, breite Schultern, ein kindliches Gesicht. In den Händen hält er einen Umschlag. Er tritt unruhig von einem Fuß auf den anderen. Ich bin Durchläufer. Von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Ich mache hier mein Abschlusspraktikum. Ich bin Ihnen bis Ende September zugeteilt. Da müssen Sie sich irren. Sie wurden aber als Tutorin benannt. Er zieht ein Schreiben aus dem Umschlag und legt es auf den Tisch. Die Unterschrift. Von Kriminaldirektor Geschonek. Man hat Sie vorher nicht informiert? Nein. Und fühlten Sie sich übergangen? Ich denke, der Kriminaldirektor hat einfach nur vergessen, es mir mitzuteilen. Herr Stüwe wurde von Ihnen gleich in die Ermittlungen einbezogen? Gut, da ich Sie nun am Hals habe, können Sie sich auch nützlich machen. Lesen Sie sich da rein. Und dann besorgen Sie Informationen zur Cura Vita Betreibergesellschaft und zu dem Heim in Essen. Wonach genau soll ich suchen? Sie waren doch auf der FH. Regulärer Vorgang. Überprüfen Sie die Mitarbeiter. Priorität haben Dr. Scheffler, Dagmar Kurti und ein Pfleger namens Dirk Hess. Wissen Sie, wie das geht? Ich brauche nur einen Arbeitsplatz und einen Computer. Sie haben doch einen guten Draht zum Kriminaldirektor. Der wird Ihnen sicher gerne behilflich sein. Beschreiben Sie mir doch bitte die erste Begegnung zwischen Ihnen und Ulrike Toussaint. Oh, Entschuldigung, aber müssen wir jetzt jedes Gespräch durchdeklinieren? Das ist Monate her, ich kann mich nicht an alles erinnern, was ich wann, mit wem, wo genau besprochen habe. Damit ich mein Gutachten erstellen kann, ist das notwendig. Lassen Sie sich Zeit. Wir haben keine Eile. Ulrike Toussaint wohnte außerhalb der Stadt. Ein Wohnblock. Das Sicherheitsglas der Eingangstür ist zersprungen. Viele Klingeln ohne Beschriftung. Auf dem Spielplatz gegenüber eine Gruppe Jugendlicher. Türken oder Araber. Sie rauchen, starren mich an. kenne den Namen Toussaint nicht. Stüwe, ich brauche die Telefonnummer von Ulrike Toussaint. Toussaint. T-U-U-S-S-I-N-T. Wie der Staatssekretär. Sicher? Auch keine Mobilnummer. Ich warte. Backofen Deutschland. Beobachte die Leute, die den Block betreten oder verlassen. Hey Baby, kann ich helfen? Und wie willst du mir helfen? Ich dachte, schöne Frau, ganz allein, guckte mir rüber so sehnsüchtig. Ich dachte, ich gehe mal hin. Die Jungs auf dem Spielplatz lachen sich tot. Verpiss dich. Hey, hast du deine Tage oder was? Ich zeig ihm meinen Dienstausweis. Ey, alles klar. War nur eine Frage. Ist ein freies Land, oder? Um 13 Uhr kommt eine Frau aus dem Haus. Vielleicht 50. Korpulent. Geblümtes Kleid. Dunkle Locken, in denen vereinzelt silbrige Strähnen glitzern. Den Blick auf den Boden geheftet, tritt sie aus dem Schatten in die Mittagshitze. Sie hebt kurz den Kopf. Frau Toussaint? Frau Toussaint? Wer sind Sie? Mein Name ist Hoffmann. Haben Sie einen Augenblick Zeit? Wieso? Wegen Ihrer Mutter. Ich bin von der Kriminalpolizei. Hat mein Bruder Sie geschickt? Nein. Ich habe nur ein paar Fragen. Ich muss zur Arbeit, ich verpasse meinen Bus. Mit Ulrike Toussaint hatten Sie eigentlich eine ideale Verdächtige. Wieso? Weil sie sich um ihre Mutter gekümmert hat? Sie hatte wahnsinnige Schmerzen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe am Ende nur noch geweint, wenn ich bei ihr war. Wieso wollte Ihr Bruder Sie in ein Krankenhaus verlegen lassen? Dazu gab es aus medizinischer Sicht keinerlei Veranlassung. Im Krankenhaus hätte er mich fernhalten können, mit seinen Kontakten. Warum wollte er Sie fernhalten? Damit ich meine Mutter nicht beeinflussen kann. Inwiefern? Toussaint wollte sie entmündigen lassen. Nach den Aussagen von Ulrike Toussaint hat er massiven Druck ausgeübt, damit sie vom Erbe ausgeschlossen wird. Ulrike Toussaint hat diese Äußerungen ausdrücklich widerrufen. Ja, aber an diesem Nachmittag hat sie mir einen Brief gezeigt. Von Walter Toussaint. Den hat sie immer bei sich getragen. Damit er nicht verschwindet, wenn ich nicht zu Hause bin. Inzwischen traue ich meinem Bruder alles zu. Hier. Den hat er mir vor 2 Jahren geschickt. Bleib bei deinen Negerfreunden. Du bist hier nicht mehr erwünscht. Und hast keinerlei Ansprüche zu stellen. Weder Mutter noch Elke wollen dich sehen. Keine Unterschrift, nichts. Mit dem Computer geschrieben. Er hat ihn geschickt, nachdem seine Schwester von der Krankheit der Mutter erfahren hat. Staatssekretär Toussaint hat vehement bestritten, diesen Brief verfasst zu haben. Es gibt für seine Existenz auch keinen Beweis. Ach, kommen Sie. Alles, was ich sage, ist, dass es keinen Beweis dafür gibt. Genau, genau. Wahrscheinlich habe ich ihn am Ende selbst geschrieben. Ja? Oder mir das alles eingebildet. Ich hatte kein Geld für den Flug und dachte ernsthaft, Walter würde mir vielleicht etwas überweisen. Waren Sie in der Zwischenzeit mal in Deutschland? Zur Beerdigung Ihres Vaters? Nein. Hatten Sie Kontakt zu Ihrer Familie? Nur zu meiner Mutter. Ab und zu haben wir telefoniert. Mit meiner Schwester Elke durfte ich nicht sprechen. Sie lebt immer noch zu Hause bei Walter. Sie ist nervenkrank. Sie konnte nur mit finanzieller Unterstützung der Botschaft in Dakar nach Deutschland zurück. Das spricht doch für sich. Auch wenn Frau Toussaint jetzt von all dem nichts mehr wissen möchte, das sind doch überprüfbare Fakten. Ihren Konflikt mit Staatssekretär Toussaint werden wir zu einem späteren Zeitpunkt genauer betrachten. Lassen Sie uns jetzt chronologisch fortfahren. Gern. Erst als Mama ins Heim verlegt wurde, konnte ich sie überhaupt besuchen. Kurti ließ sich nicht von meinem Bruder einschüchtern. Und das Heim hat Ihr Bruder ausgesucht? Seine Sekretärin, schätze ich. Er hat ihr sicher gesagt, suchen Sie das Billigste, es darf nichts kosten. Wenn ich nicht gekommen wäre, dann wäre Mama da allein gewesen bis zum Ende. Sie schaut aus dem Fenster, die ganze Zeit. Vermeidet mich anzusehen. Ich finde das so widerwärtig, wie er seine Position ausnutzt. Jetzt hetzt er Frau Grundlach und Frau Kurte die Polizei auf den Hals. Weil sie es gewagt haben, sich ihm zu widersetzen. Oh, man müsste das wirklich öffentlich machen. Da vorne links, bitte. Ihr Bruder hat mit der Ermittlung nichts zu tun, das kann ich Ihnen versichern. Frau Kurti hat nichts Unrechtes getan. Sie hatte das mit der Stationsleiterin alles genau vereinbart. Sie wollte ihrer Mutter weiteres Leiden ersparen. Sie wollte um jeden Preis verhindern, dass sie nochmal ins Krankenhaus gebracht wird. Sie haben sie sterben lassen. Am Ende sterben wir alle, Frau Hoffmann, auch wenn Sie das nicht wahrhaben wollen. So ist das eben. Warum haben Sie Dr. Schäffler oder den Notarzt nicht sofort verständigt, als der kritische Zustand von Frau Toussaint offensichtlich wurde? Das habe ich. Das haben Sie nicht. Sie haben Ulrike Toussaint gegen 23 Uhr an ihrem Arbeitsplatz angerufen und gesagt, ich zitiere, es ist soweit, bitte kommen Sie schnell, ich kann nichts mehr für Sie tun. Ich konnte nichts mehr für Sie tun. Doch. Sie hätten einen Arzt informieren können. Der hätte auch nichts mehr für Sie tun können. Frau Kurti, Sie haben gewartet, bis Frau Toussaint tot war. Dann, um 0.22 Uhr, haben Sie Dr. Schäffler verständigt, der dann um 0.45 Uhr im Heim eintraf. Hier, bitte, wenn Sie es nachlesen wollen. Sie haben Frau Toussaint die Chance auf die bestmögliche medizinische Versorgung genommen, indem Sie eigenmächtig entschieden haben, dass man für Sie nichts mehr tun könne. Nicht eigenmächtig. Es war ihr ausdrücklicher Wunsch. Wir haben lange darüber gesprochen, zusammen mit ihrer Tochter. Sie wusste, dass die medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft waren. Jeder weitere Tag wäre eine Qual für sie gewesen. Es gibt keine Patientenverfügung, nichts Schriftliches. Und selbst wenn, hätten Sie einen Arzt dazu holen und vor allem die anderen Angehörigen informieren müssen. Halten Sie doch Ihren Mund! Sie haben ja keine Ahnung! Wie haben Sie darauf reagiert? Ich habe sie die Nacht über in Untersuchungshaft gelassen. Dann habe ich die gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche von Frau Toussaint angeordnet. Sie war stark dehydriert und unterernährt. Sieht so aus, als habe man die künstliche Ernährung schon Tage vor ihrem Tod eingestellt. Aber ehrlich gesagt, ich habe noch nie so viele Metastasen auf einmal gesehen. Der Krebs hätte dafür drei gereicht. Die Mangelernährung war jedenfalls das kleinste Problem. Das ist alles. Sonst nichts. Die Medikamentenrückstände, die wir gefunden haben, stimmen in Art und Dosierung mit den Angaben der Krankenakte überein. Vielleicht ist es Ihnen entgangen, aber wir haben ja ein bisschen mehr zu tun als sonst. Die Hitze. Leute sterben wie die Fliegen. Und wenn Sie sich ein bisschen gedulden, finde ich vielleicht noch was. Bis morgen Mittag 12 Uhr will ich den Befund. Faxen Sie es mir ins Büro. Hier ist meine Nummer. Hier, von der Gerichtsmedizin. Lesen Sie vor. Die chemisch-toxikologische Untersuchung hat eine ungewöhnlich hohe Konzentration von Mivacurium in Frau Toussaints Körper ergeben. Was ist das? Keine Ahnung, Sekunde. Mivacurium, ein Relaxans. Zur Muskelentspannung bei Krämpfen wird unter dem Namen Mivacron vertrieben. Hier steht, dass es sehr schnell injiziert eine anaphylaktische Reaktion hervorrufen könne. Kann in hoher Dosis auch zu einer Atemlähmung führen. Hm. Steht Mivacron auf der Liste der verordneten Medikamente? Nein. Am selben Tag haben wir die Stationsräume durchsuchen lassen. Dr. Schäffler hat ausgesagt, dass er nie Mivacron verschrieben habe. Mivacron wird bei der Anästhesie eingesetzt. Wird der Patient damit relaxiert, kann er selbst nicht mehr atmen. Ohne Intubation ist das für jeden Patienten absolut lebensbedrohlich. Wenn Frau Kurti oder jemand aus dem Pflegepersonal dieses Mittel eingesetzt hat, dann eigenmächtig. Und gegen alle Vernunft. Bei der anschließenden Vernehmung von Frau Kurti kam es zu inakzeptablen Kompetenzüberschreitungen und zu Einschüchterungsversuchen an meiner Mandantin durch die Ermitteln der Hauptkommissarin Hoffmann, schreibt der Anwalt von Frau Kurti. Ja, tatsächlich. Ich habe nie Mivacron injiziert. Frau Kurti, wenn Sie nicht kooperieren wollen, muss ich eben all Ihre Kollegen befragen. Wollen Sie das im Ernst? Sie haben in meiner Gegenwart mit Ihrem vorgesetzten Arzt eine Diskussion darüber angefangen, ob lebenserhaltende Maßnahmen sinnvoll seien, während der Patient im Begriff war zu kollabieren. Herr Kubitschek, Nummer 240, erinnern Sie sich? Was würden Sie an meiner Stelle denken? Sie würden denken, Frau Kurti hat ein Problem damit, schwerkranke Menschen am Leben zu erhalten. Ich bin nicht an Ihrer Stelle und Sie sind nicht an meiner Stelle. Und wenn Sie Ihre Arbeit richtig machen würden, dann säße ich nicht hier. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Zu diesem Zeitpunkt und anhand der vorhandenen Indizien konnten Sie keinen anderen Schluss ziehen? Nein, Frau Kurti hat sich durch ihr Verhalten selbst verdächtig gemacht. Und Sie erhielten dabei die volle Unterstützung durch den leitenden Kriminaldirektor? Zu diesem Zeitpunkt ja. Hoffmann hier, entschuldigen Sie, dass ich so spät noch störe. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass wir die Stationsleiterin vorläufig festgenommen haben. Sieht ganz danach aus, dass sie sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht hat. Vielleicht sogar aktiv den Tod von Frau Toussaint herbeigeführt hat. Möglicherweise auf Verlangen, wir wissen es noch nicht genau. Nein, das ist alles. Ich besorge morgen einen Haftbefehl. Ja, gut. Beschreiben Sie Ihr Verhältnis zu Gernot Geschonik. Er ist mein Vorgesetzter. Und darüber hinaus? Er hat mich immer unterstützt. Wieso wollten Sie eigentlich Polizistin werden? Wieso wollten Sie eigentlich Psychologin werden? Ihre Eltern, wie standen die zu Ihrer Berufswahl? Meine Mutter war schon tot und mein Vater hatte seine Meinung dazu. Er war dagegen? Nun, Kinder, Küche, Kirche hätte er lieber gesehen. Er fand, Polizistin sei kein Frauenberuf. Aber Sie haben sich trotzdem dafür entschieden. Offensichtlich. Und Kinder? Küche? Das war nie ein Thema für Sie? Würden Sie das einen männlichen Kollegen auffragen? Wahrscheinlich nicht. Probleme, die Toten zu beerdigen, weil es so viele sind. Die Hitzewelle und die vielen Opfer krass zeigen die Probleme des französischen Gesundheitssystems auf. Hoffmann, guten Abend. Ich rufe an wegen Karl Hoffmann, meinem Vater. Du trinkst so viel. Es reicht jetzt. Bestell dir Wasser. Da ist der Typ wieder. Jetzt kommt er rüber. Mit seinen Kumpels über dich gesprochen, aber so, dass du es mitkriegst. Gleich wird er dich ansprechen, irgendwelchen Schwachsinn sagen. Komm, er ist viel zu jung für dich. Ignorier ihn einfach. Geh tanzen. Hi. Hi. Der 23. Juli. Ach, nee, kommen Sie. Wir müssen das ansprechen. Entschuldigung, aber das ist Privatsache. Ich muss hier nicht mein ganzes Leben ausrollen. Selbstverständlich nicht. Mich interessiert nur ein Aspekt, das Ecstasy. Es gehörte mir nicht. Wem dann? Ja! Was ist? Ja, geht gleich weiter, Sekunde. Mann, ist das krass, ey. Was? Na das. Machst du das öfter? Ha? Du hast mich abgeschleppt, Süßer. Naja. Was heißt naja? Ich bin 21. Oh Mann, fick dich. Hey, ist ja nicht schlimm. Scheiße. Bullen. Fuck. Scheiße. Eine zufällige Bekanntschaft. Die männlichen Kollegen würden sagen, ein wenig Druck ablassen. Der junge Mann, der eben weggelaufen ist, gehörte der zu Ihnen? Nein. Haben Sie getrunken? Nein. Steigen Sie mal bitte aus dem Fahrzeug, hm? Ich hab gedacht, zeig ihm deinen Dienstausweis, dann lässt er dich in Ruhe. Er wird natürlich seinen Kollegen davon erzählen. Wird sich rumsprechen. Hoffmann besoffen auf dem Parkplatz eines Baumarkts mitten in der Woche. Sich einen Teenager aufgerissen und im Auto vernascht, die geile Sau. Alles in Ordnung, Frau Hauptkommissarin. Entschuldigen Sie die Störung. Kein Problem. Sollen wir Sie vielleicht nach Hause bringen? Nein, danke. Ich nehme ein Taxi. Soll ich Ihnen auch von meinen anderen Abenteuern erzählen? Von der Weihnachtsfeier haben Sie doch sicher schon gehört, oder? Ich schlage vor, wir machen eine kurze Pause. Nein, schon gut. Es fängt gerade an, richtig Spaß zu machen. Gut. Frau Kutis Festnahme wurde der Presse bekannt. Wie konnte das passieren? Keine Ahnung. Der Herr Staatssekretär muss wohl noch andere Feinde haben. Gernot, wieso kriege ich unter Sie wollten sprechen? Wie heißt sie? Schmeiß sie raus! Ich wollte, dass genau das nicht passiert. Als nächstes steht die Presse bei mir. Es tut mir leid, ich werde das... Ja, das wird das Beste sein. Dieser Blick. Er nimmt die rauchende Zigarette aus dem Aschenbecher. Unendlich langsam. Er saugt daran. Die Muskeln seines Kiefers zucken nervös. Er sieht mich nicht an. Sie haben mich in eine unmögliche Lage gebracht. Was soll ich jetzt mit Ihnen machen? Er hat mich geschlachtet. Geschlachtet? Irgendjemand musste die Verantwortung übernehmen. Und bevor Geschoniks Kopf rollte, ließ er lieber meinen rollen. Er will, dass ich sie suspendiere. Wieso? Ich habe genau das getan, was Sie von mir wollten. Ich habe meine Arbeit gemacht. Wir haben jemanden, der unter dringendem Tatverdacht steht. Kurti hat wahrscheinlich... Ich muss diese Stationsleiterin gehen lassen. Das ist nicht Ihr Ernst. Vergessen Sie nicht, mit wem Sie sprechen. Wie er da sitzt, altglatt, rauchend, wie er dich einfach nicht ansieht. Mit seinen wässrigen, blauen Augen. Ein alter Mann. Bis auf Weiteres bleiben Sie im Innendienst. Ich denke, sag ihm, was für ein feiger Arschkriech er ist. Sag es ihm in sein graues Gesicht. Sie können gehen. Hat Sie das Verhalten Ihres Vorgesetzten persönlich gekränkt? Ich bin Polizeibeamtin. Wenn mein Vorgesetzter mir einen Fall entzieht, dann habe ich das zu akzeptieren, ob mir das gefällt oder nicht. Meine persönliche Befindlichkeit hat dabei keine Rolle zu spielen. Sie weichen aus. Ich nehme Urlaub. Morgen kommt Achim. Freust du dich? Ich spreche mit Frau Heinze. Vielleicht können wir dich ja für ein paar Stunden führen. An den Baldeneysee rausfahren. Hättest du darauf Lust? Ich bin gleich wieder bei dir, Papa. Ja? Sie werden es nicht glauben. Oh. Haben Sie eine Sekunde? Das hätte ich ja ganz vergessen. Ich habe nochmal recherchiert. Geschenik hat den Fall eingestampft. Ja, das habe ich schon gehört. Gut, ja, dann schlage ich Ihnen vor, Sie suchen sich einen anderen Tutor. Es sei denn, Sie haben Lust auf Innendienst. Aber was wird er wohl sagen, wenn er erfährt, dass der Heimarzt im Cura Vita, Dr. Scheffler, 1993 als Todesarzt von Kempten durch die Presse ging? Was? Er hat seinen Vornamen geändert. Notger ist sein zweiter Vorname. Eigentlich heißt er Ulrich Scheffler. Er war Oberarzt einer Privatklinik im Allgäu. Dann ist es auf seiner Station zu 4 Todesfällen innerhalb einer einzigen Nachtschicht gekommen. Bitte? Ja, ein Pfleger hatte ein Medikament gespritzt, das nur unter ärztlicher Aufsicht verabreicht werden darf. Scheffler hatte diesem Pfleger zuvor Blankorezepte mit seiner Unterschrift gegeben. Er hat seine Aufsichtspflicht verletzt. Und dann? Er ist rausgeflogen. Der Pfleger wurde wegen Totschlag verurteilt, aber Scheffler wurde freigesprochen. Das war ein richtiger Skandal. Was machen wir jetzt? Ich muss darüber nachdenken. Sagen Sie niemandem was davon. Okay. Stüwe? Ja? Das haben Sie gut gemacht. Danke. Ihnen war also bewusst, dass Sie sich mit Ihren weiteren Ermittlungen einer eindeutigen Dienstanweisung widersetzten? Ja, absolut. You belong to me. These streets, the city, you belong to me. Your dreams of a broken hearts, emptiness. Cura Vitae, Hoffmanns erster Fall. You belong to me. Hörspiel in 2 Teilen. Everything you got. Von Robert Steutner und Leonhard Koppelmann. Erster Teil: Freundschaftsdienste. I've lived here all my life. I know you from inside out. Es sprachen Christiane Hoffmann, Susanne Wolf. Psychologin Lena Stolze. Gernot Geschonek, Felix von Manteuffel. Björn Stüwe, Maximilian Simonischek. Dr. Scheffler, Alexander Radjun. Ulrike Toussaint, Maria Happel. Angela Weber, Ulrike Krumbiegel. Irene Schmidt-Grundlach, Hedi Kriegeskotte. Dagmar Kurti, Tina Engel. Dirk Hess, Michael Stange. Emptiness is branded on your skin. Still I stay here, I let you in. Sowie Hannelore Albus, Igno Bahadir, Gottfried Breitfuß, Martin Bross, Marlon Kittel, Ozan Öspernase, und Lukas Grigorowitsch. Is branded on your skin. Still I stay here. I let you in. Musik Hendrik Meyer. Technische Realisation Günther Kasper. Produktionsassistenz Tim Müller. Regie Leonhard Koppelmann und Robert Steutner. You belong to me. These streets, the city, you belong to me. Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008.